Jackie auf Weiß, Stress auf dem Kies. Autos getuned, Donners im Kreis, Kette aktiv. Neuner Patron unter dem Sitz, Wummel dabei. Es hört nicht auf, es hört nicht auf, Hunger schon high. Ficke die Staatsgewalt, kippe den Karneval und drücke das Gaspedal. Wie eine Schwanenhals, auf der Straße wie die Müllabfuhr. Pillner packen auf dem Silbersatz, hier wo keiner Schulausbildung hat, aber jeder Krone auf dem Ziffernblatt. Junkie-Fitte sehen aus, als würde dort Walking Dead gerade fortgesetzt. Mütter schmeißen ihr Sorgerecht, weiter weg als dein Quarterback. Schulterblatt, Borderland, es endet böse nach einem Wortgefecht. Testo ticken vor dem Sportgeschäft und ballert die Alte im Porsche weg. Wo soll das alles noch enden, von Straßenlegenden zu A-Prominenten? Obwohl sie mein Grundstück bewachen, was wir so machen wie Stasi-Agenten. Indem sie mein Zeug nicht im Radio senden, versuchen sie Gazi zu bremsen. Wollen in Kolonne wie Staatspräsidenten, mit besserem Schnitt als Harvard-Studenten. Hang up in Bars, Jackie auf Weiß, Stress auf dem Kiez. Autos getuned, Donuts im Kreis, Kette hängt tief. Neuner Patron unter dem Sitz, Wummel dabei. Es hört nicht auf, es hört nicht auf, Hunger schon high. Hang up in Bars, Jackie auf Weiß, Stress auf dem Kiez. Autos getuned, Donuts im Kreis, Kette hängt tief. Neuner Patron unter dem Sitz, Wummel dabei. Es hört nicht auf, es hört nicht auf, Hunger schon high. Gazi hat keine weiche Seite, allerhöchstens durch ein, zwei Teile. Du kannst deine Schulden nicht bezahlen, ist kein Problem, ich nehm auch kleine Scheine. Schau die Clips an, wenn du wissen willst, was sie privat machen. Das sind Tatsachen, wie die Strafakten. Was ne abgefuckte Welt, aber die Flaschen sind bestellt. Kann nicht putzen oder kochen und wenn ich wasche, ist es Geld. Aufmerksamkeitsdefizit, hey Steel vom KFC. Haare schneiden nur bei Major League und den Namen Jizzle schreibt man Credibil. Gazo macht schon wieder, weil ich hab das Gasolina. Und nach einer Flasche Chivas wird es leider aggressiver. Lass den Drogenfahnder sehen, wie man durch Drogenhandel lebt. Nie auf der roten Baumchaussee, trotzdem nur Audemars Piguet. Hang up in Bars, Jackie auf Weiß, Stress auf dem Kiez. Autos getuned, Donners im Kreis, Kette aktiv. Neuner Patron unter dem Sitz, Wummel dabei. Es hört nicht auf, es hört nicht auf, Hunger schon high. Alles was ich wollte, hab ich heute schon erreicht. Die Ketten sind aus Gold, doch der Teufel sucht mich heim. Leute wollen knallen, Leute suchen Streit. Einer geht zu Boden, ja dann sollte es so sein. Viele Freunde sind gefallen, auf dem Weg an die Spitze. Doch niemand interessiert deine Lebensgeschichte. Die Hunde sind gruppiert und sie werden gelistet. 187 kontrolliert, das sind schwere Geschütze. Sagen, dieser Gazo hat ne Schraube locker. Ich lebe nur aus dem Koffer, geh auf Tour und saufe Wodka. Ich überroll die Szene wie ein 1000-Tonner. Lass bei meinem Traum nicht locker, mach dadurch einen Haufen Schotter. Alle reden jetzt von Nazis auf der Glasvitrine. Ey, was hast du dir gedacht, bei aller Liebe? Und sie machen es uns nach, Digga, Pantomime. Jeden Tag das blaue Licht von meiner Jalousine. Komm, wir schlagen euch kaputt vor der Tür. Stühle fliegen auf die Tanzfläche. 187 und die Hut hinter mir. Wer will irgendetwas anzetteln? Auf Platz will ich tanzen. Mama Platz für die Schlampe. Ich gucke mein Poppy, alle Scheine sind gerollt. Es geht nur um Familie, Digga, scheiß auf den Erfolg. Der Stein kam ins Rollen nach ein paar schwarz-weiß Clips. Haifisch, Nikes und ich weiß, du begreifst es. Cannabis, Kokain, weiß wie Antarktis. Der Bulle kommt, befragt mich, doch glaub mir, ich sag nix. Heute bin ich Artist, keine Autos von Avis. Du glaubst, sie ist artig, ich weiß, dass sie Arsch geht. Und keiner kann es machen, so wie ich. Wer macht Batzen, so wie ich? Wir kommen in deine Diskothek und packen Flaschen auf den Tisch. Alles oder nix, wenn du einmal am Blut lägst. Full Clip statt Full Cap und Essen bei 187, wir benehmen uns wie Neandertaler. Doch heute bin ich ein angesagter Kassenschlager. Früher waren es Aquamaler, heute sind es Montana Marker. 129 und die Brüner mit den Undercover. Komm, wir schlagen euch kaputt vor der Tür. Stühle fliegen auf die Tanzfläche. 187 und die Hut hinter mir. Wer will diese Lügen etwas anzetteln. Oh, oh, oh, oh, voll auf Platz will ich tanzen. Mama Platz für die Schlampe. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Palma. Yo soy, y tu Dios será, y tu Dios será. Niemals gesteckt, mein Handy schon wieder besetzt. Die Taschen voll mit Geld wegen Kokain. Das Taxi wird bestellt, sie haben Bock zu ziehen. Meine ganze Stadt betäubt von dem glänzenden Zeug. Fahrt Blitz für den Durchbruch und kauf was von mir. Flieg auf die Bahamas wegen Kokain. Liegen flach im Wasser wie ein Krokodil. Jeder hier ist Freund von dem glänzenden Zeug. Neuer Benz, neues Freund, dafür braucht man Papier.